Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Now, let's continue about the thought from yesterday. Lass uns mit dem Gedanken von gestern weiterfahren. You can apply this to every single area of your life. Du kannst dies in jedem Bereich deines Lebens anwenden. You go through financial pressure. Du gehst durch finanziellen Druck. You will immediately see if money is sanctified in your heart or the Lord is sanctified in your heart. Und du wirst sofort sehen, ob Geld in deinem Herzen geheiligt ist oder der Herr in deinem Herzen geheiligt ist. Since the Bible specifically challenges us to give this Lord a special place in our heart. Da die Bibel uns speziell herausfordert, dem Herrn diesen speziellen Platz in unserem Herzen zu geben. Here is what we need to do if we have a little bit of intelligence. Ist das, was wir tun müssen, folgendes, wenn wir nur ein bisschen intelligent sind. We need to welcome pressure in our life. Wir müssen in unserem Leben Druck willkommen heißen. No, Reinhard, now you've gone a little bit too far. Nein, Reinhard, jetzt gehst du ein bisschen zu weit. No, I haven't even gone far enough. Nein, ich bin noch nicht einmal weit genug gegangen. Why does Peter, as well as Paul, as well as James tell us? Warum sagen uns Petrus, sowohl als auch Paulus und Jakobus? To rejoice in pressure, rejoice in tribulation, rejoice in difficult times. Sich unter Druck zu freuen, sich zu freuen in Trübsal und in schwierigen Zeiten. Why? Warum? Because all of these things reveal our heart. Weil alle diese Dinge unser Herz offenbaren. If the Lord is not sanctified in your heart and you have a little bit of intelligence, you want to find that out. Wenn der Herr nicht in deinem Herzen geheiligt ist und du ein wenig Intelligenz hast, wirst du dies herausfinden. You know, recently I had to face some pressure. Weißt du, ich musste kürzlich gewissen Druck aushalten. And the pressure was a mirror of my reaction was a mirror of my own heart. Meine Reaktion war ein Spiegel meines eigenen Herzens. I was so thankful. Ich war so dankbar. I said, Jesus, thank you so much that you've shown me what's in my heart. Now I can fix it. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mir gezeigt hast, was in meinem Herzen ist. Jetzt kann ich es beheben. Trust me, the war over our heart is going on moment for moment. Vertraue mir, dieser Kampf in unseren Herzen ist im Gange, Moment für Moment. So we need to be thankful for pressure because pressure reveals our heart and reveals what or who is sanctified there. Wir müssen dankbar sein für Druck, denn Druck offenbart unsere Herzen und zeigt, wer oder was dort geheiligt wird. And once we see very clearly, und wenn wir einmal sehr deutlich sehen, that there is anything or anyone else sanctified in our hearts, we need to fix it quickly. Dass irgendjemand oder irgendetwas anderes in unserem Herzen geheiligt ist, müssen wir dies schnell beheben. Sanctify the Lord in your heart. Don't sanctify anything or anyone else. Heilige den Herrn in deinem Herzen. Heilige nichts anderes oder niemand anderes. You know, so to sanctify, it means to esteem or to consider him at a special place. Weißt du, heiligen bedeutet ihn wertschätzen oder ihn an diesem speziellen Platz betrachten. Listen, the Lord is not going to enter this competition. Hör zu, der Herr wird an diesem Wettkampf nicht teilnehmen. He doesn't. Er tut es nicht. If you allow anything or any person to be sanctified in your heart, meaning to have that special place, wenn du es irgendetwas oder irgendjemandem erlaubst, in deinem Herzen geheiligt zu werden, was bedeutet, diesen speziellen Platz zu haben? The Lord's not gonna fight. Wird der Herr nicht kämpfen? He's not gonna start a competition in your heart and throw the other things or the other people out. Er fängt keinen Wettkampf an und wirft die anderen Sachen oder die anderen Menschen aus deinem Herzen. He will be very, very grieved. Er wird sehr, sehr bekümmert sein. You know, I wish Christians would learn to feel the heart of God more. Weißt du, ich wünschte, dass Christen das Herz Gottes mehr fühlen könnten. Not only understand, but feel. Nicht nur verstehen, aber fühlen. You know, once we really begin to feel the heart of God, wenn wir einmal anfangen, das Herz Gottes zu fühlen, we will begin to be so sensitive to what pleases His heart and what grieves His heart. Werden wir so feinfühlig dafür sein, was seinem Herzen gefällt und was seinem Herzen Kummer bereitet. I tell you, I felt the sadness of the heart of the Lord many times. Ich sage dir, ich habe die Traurigkeit des Herzens des Herrn viele Male gefühlt. It is one of the deepest emotions that you can ever feel. Es ist eines der tiefsten Gefühle, die du je fühlen kannst. So remember. Also erinnere dich. As you don't sanctify him, don't esteem him highly and give him a special place in your heart. Wenn du ihn nicht heiligst, ihn nicht hochheilig schätzt und ihm in deinem Herzen einen speziellen Platz gibst, he's not gonna fight, but he will be very, very grieved. Wird er nicht kämpfen, doch er wird sehr, sehr bekümmert sein. I wanna say again what I already said. Ich sage, was ich schon gesagt habe. The heart is where the emotions and the thoughts and the imaginations mix. Das Herz ist, wo die Gefühle, die Gedanken und die Vorstellungen sich mischen. How do you give him a special place in your heart? Wie gibst du ihm also diesen speziellen Platz in deinem Herzen? You think, you imagine about how special and how precious he is and how nothing else will ever compete with him. Du denkst, du stellst dir vor, wie einzigartig, wie kostbar er ist und nichts je mit ihm konkurrieren wird. And as this begins to take your emotions and they mix, then that's in your heart. Wenn dies deine Gefühle werden und sie sich vermischen, dann ist er in deinem Herzen. So how much focus, how much thought, how much imagination do you give him as the one who has the special place? Wie viel Fokus, wie viele Gedanken, wie viel Vorstellung gibst du ihm als dem einen, der diesen speziellen Platz hat? Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Once you have decided that you will truly sanctify the Lord in your heart, wenn du einmal beschlossen hast, dass du deinen Herrn in deinem Herzen heiligen willst, to give him this very special place, ihm diesen sehr speziellen Platz zu geben, do you know what will be automatically your other decision? Weißt du, was automatisch deine anderen Entscheidungen sein werden? To watch your heart very carefully. Sehr vorsichtig auf dein Herz zu achten. Watch your attitude towards material things. Achte auf deine Einstellung gegenüber dem Materiellen. Watch your attitude towards your self-promotion. Achte auf deine Einstellung gegenüber deiner Selbstdarstellung. Watch your attitude because towards what you want to have. Achte auf deine Einstellung, was du haben willst. Because you will clearly begin to understand. Weil du ganz klar anfangen wirst zu verstehen. Either he has a special place or other things or other people have the special. Dass entweder er den speziellen Platz hat oder andere Dinge oder andere Menschen haben diesen speziellen Platz. Friends, you have no idea. Freunde, ihr habt keine Ahnung. How many full-time ministers live in idolatry? Wie viele Vollzeitler Götzendienst betreiben? And their idol is the ministry. Und ihr Idol, der Dienst ist. My ministry, my messages, my this, my giftings, my calling, my. Mein Dienst, meine Botschaften, mein dies, meine Gaben, meine Berufung, mein, mir, mich. It's idolatry. Es ist Götzendienst. If the Lord is sanctified in our hearts, we will feel as satisfied embracing a dirty little child on the street than preaching in front of 100,000 people. Wenn der Herr in unseren Herzen geheiligt ist, werden wir es erfüllender fühlen, ein schmutziges kleines Kind auf der Straße zu umarmen, als vor 1,000 Menschen zu predigen. Don't sanctify anything or anyone in your heart, only the Lord himself. Heilige nichts oder niemanden in deinem Herzen, nur den Herrn, deinen Gott. Let's say a little prayer here. Lass uns ein kleines Gebet sprechen. Holy Spirit, Heiliger Geist, we thank you that you are the one who searches the heart. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der unsere Herzen durchforscht. Many times we have not even an idea what's in our heart. Oft haben wir keine Ahnung, was in unseren Herzen los ist. Lord, we really pray. Herr, wir beten wirklich. Search our hearts with your light. Durchforsche unsere Herzen mit deinem Licht. That we can see what's sanctified. Damit wir sehen können, was geheiligt ist. Thank you. Danke.